Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zu ja, der Biografie mit und von Wizard of Avignon. Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen, supersonnigen Sonntag. Und gleich nach der Folge werde ich rausgehen, meine 6 Kilometer laufen. Und wenn ich laufen sage, meine ich eigentlich spazieren. Denn ich glaube, wenn ich 6 Kilometer laufen würde, dann hättet ihr keinen Podcast dann mehr. Wobei, ob das so schlimm wäre, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, herzlich willkommen zum Dialekten-Podcast, wieder bei guter Laune. Ich habe immer gute Laune, wenn gutes Wetter ist eigentlich. Und ich habe die Theorie in Praxis umgesetzt, genau. Und zwar, ich habe ja gestern über das Dialektenlachen gesprochen. So, wenn ich lache, habe ich dann auch einen Dialekt, wenn ich lache. Und eigentlich nicht, ich habe das sogar in meiner Couchsurfer-Meeting-Selbsthilfegruppe diskutiert. Naja, eigentlich keine Selbsthilfegruppe, aber wir sind schon ein lustiger Haufen. Wir haben dann wirklich versucht, in verschiedenen Sprachen zu reden, denn die meisten Couchsurfer reden wirklich mehrere Sprachen, mindestens 2. Die meisten sogar reden 3 oder 4. Und dann haben wir erstmal Französisch geredet und haben gelacht. Und das Lachen halt eben immer aufgenommen. Dann haben wir auf Deutsch geredet und das Lachen aufgenommen. Dann auf Englisch und dann jeder in seiner Sprache wieder. Dann haben wir ein bisschen Spanisch gesprochen. Wobei mein Spanisch eigentlich total gar zu nichts zu gebrauchen ist. Noch nicht. Und ich kann euch sagen, egal in welcher Sprache man spricht, man lacht so, wie man lacht. Gut, jetzt wird einer oder anderer sagen, ja, das kann man sich doch denken. Natürlich, man kann sich so vieles denken, aber man muss es erstmal ausprobieren, um richtig festzustellen. Ansonsten, man kann sich ja so vieles denken. Und apropos Denken, ich gedenke sehr oft an Japan. Es ist ja schon seit die Katastrophe passiert ist, etwas weniger als 1 Monat sind vergangen. Oder, nein, 2 Monate. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Egal, auf jeden Fall, ob 1 oder 2 Monate hin und her. Wir bekommen es ja nicht mehr in den News, weil es ja nicht so aktuell ist. Außer ein Reaktor wird nochmal explodieren, dann vielleicht doch. Ich habe sehr viele Freunde dort, daher denke ich auch sehr viel an Japan. Zurzeit. Und nein, eigentlich nicht zurzeit, seitdem. Und ich finde das ehrlich gesagt erstaunlich, wie die Menschen sich da, ich will nicht sagen erholen, aber wie die mit der ganzen Situation umgehen. Ich kann euch sagen, hätten wir das in Bosnien, es gäbe kein Bosnien mehr. Hätten wir das in Deutschland, gäbe es Deutschland noch, aber die Ruinen würden super lange aufgebaut werden. Die haben die Hauptstraßen innerhalb von 1 Woche alle flott gemacht. Die Nebenstraßen mittlerweile auch alle. Ich meine, diese Menschen sind unglaublich. Und was noch unglaublich ist, ist deren Musik. Und ich würde euch jetzt gerne mal eine, also die sind eigentlich international bekannt. Die müsstet ihr unter dem Namen Yoshida Brothers vielleicht schon mal irgendwo gehört haben. Wobei, als die anfingen, heißen die eigentlich Yoshida Kyodai. Oder so ähnlich, falls es so ausgesprochen wird. Und die fingen irgendwann 99 ihr erstes Album aufzunehmen und die sind wirklich, wirklich bekannt, weil das Lustige ist, es sind 2 Brüder, die haben mit 5 Jahren angefangen, eine japanische Musikstilrichtung zu lernen, die heißt Tsugaru Yamisen. Das sind so ganz lange Gitarren, also so gitarrenähnliche, also ich weiß jetzt nicht, wie die Instrumente eigentlich heißen. Aber diese 2 Brüder, die spielen das und jetzt, seitdem die international bekannt geworden sind, gibt es dann auch andere Instrumente, die dazugefügt wurden von den Records. Und ich finde das eigentlich schade, denn die zwei Menschen, wenn die nur das spielen, ist es super geil. Man bekommt so Gänsehaut. Ich auf jeden Fall. Wenn man die live hört, noch viel, viel besser. Also wenn die mal in eurer Stadt sind, die Yoshida Brothers, ich würde hingehen an eurer Stelle. Kann vielleicht ein bisschen teuer werden, aber die sind wirklich geil. Und ich würde die gerne mit Rodrigo und Gabriela vergleichen. Ich habe ja über die mal gesprochen, die nur Gitarre spielen, also beide. Die hier spielen halt eben dieses Instrument. Und das hört sich dann so an. Und ich finde es einfach nur geil. Also es sind nur zwei Menschen mit zwei Gitarren und jeder von den zwei hat nur zwei Saiten. Also vier Saiten insgesamt von zwei Menschen gespielt. Und übrigens, die Videos sind super. Ich kann euch sagen, das sieht super ästhetisch aus. Also das sollte man sich auf jeden Fall mal antun und anschauen. Und was die da mit den Händen machen auf diesen zwei Seiten oder drei Seiten, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich, wie gesagt, ich kenne den Namen dieser Instrumente nicht. Aber auf jeden Fall Respekt. Und natürlich, wer kann das zur Perfektion bringen als die Japaner? Gut, ich weiß nicht, ob ihr in die Kirche geht. Falls ja, es wird bald Zeit. Ich weiß nicht, wann ich das uploaden werde, also hochladen werde. Vielleicht in einer Stunde oder so, mal sehen. Und danach meinen 6-Kilometer-Lauf, also Spaziergang. Und ja, genau, wieso 6 Kilometer, fragt ihr euch jetzt vielleicht. 6 Kilometer, weil ich gehe meine Eltern besuchen und ich nehme einen Bus und ich komme eine Station vorher raus, als da, wo ich sollte. Und zwischen dieser Station und dem Haus meiner Eltern sind es 6 Kilometer. Gut, ich denke, das reicht für heute. Das waren Yoshida Brothers. Und das Lied hieß übrigens Kodo, falls ihr es mal auf YouTube nachschlagen wollt. Ich gebe euch auf jeden Fall deren Internetseite und wünsche euch einen super wunderschönen Sonntag. Das war's von mir, euer Ruben Vagabund in dieser seltsamen Dialekten-Podcast-Folge in der fauvistischen abstrakten Suche nach der Biografie. Wurde lange nicht gesagt. Naja, servus.